Dies ist eine wortgetreue Audiowiedergabe eines wissenschaftlichen Artikels, produziert vom Nomad Institute, für Zugänglichkeit, langfristige Bewahrung und Archivierungszwecke. Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science. Band 8, Ausgabe 2, März 2026. DOI 10-5281/Zenodo. 19219585. Das Jahrzehnt der UNGASS im Rückblick. Bewertung systemischer Behauptungen anhand von Standards der Politikanalyse. Martin Erdmeier-Tellier, Diaz Velázquez, Deutschland. Oscar H. Espín García, Mexiko. Andrés M. Pérez Acosta, Kolumbien. Beginn der Zusammenfassung. Dieser Artikel untersucht kritisch den Bericht The UNGASS Decade in Review, veröffentlicht vom International Drug Policy Consortium IDPC im Jahr 2026. Die Analyse bewertet, ob die zentralen Behauptungen des Berichts über das strukturelle Versagen des globalen Drogenkontrollregimes durch seine methodische Architektur und seine empirische Basis gestützt werden. Auf der Grundlage international anerkannter Standards für die Bewertung öffentlicher Politik, einschließlich derjenigen des Entwicklungsausschusses der OECD, der Evaluierungsgruppe der Vereinten Nationen und der realistischen Evaluation, identifiziert die Studie Spannungen zwischen dem Umfang der Schlussfolgerungen des Berichts und den empirischen Einschränkungen, die er selbst einräumt. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Bericht zwar substanziell wichtige Anliegen aufwirft, seine inferentielle Architektur jedoch nicht durchgängig den Kriterien entspricht, die erforderlich sind, um systemische Urteile zu stützen. Der Artikel leistet einen Beitrag zu den laufenden Debatten über Evidenz, Advocacy und epistemische Verantwortung in multilateralen Politikzusammenhängen. Schlüsselwörter: Drogenpolitik, Politikevaluierung, epistemische Verantwortung, multilaterale Governance, zivilgesellschaftliche Advocacy. Beginn der Einleitung. Das internationale Drogenkontrollregime hat seit der Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Thema Drogen im Jahr 2016 erhebliche Veränderungen erfahren. Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts haben Veränderungen in nationalen Politiken, aufkommende Regulierungsmodelle sowie die zunehmende Anerkennung der Grenzen repressiver Ansätze zu einer pluraleren und stärker umkämpften globalen Landschaft beigetragen. In diesem Kontext haben zivilgesellschaftliche Organisationen eine zentrale Rolle bei der Dokumentation, Interpretation und Förderung von Politikveränderungen gespielt. Unter diesen Akteuren hat sich das International Drug Policy Consortium IDPC als ein zentrales transnationales Netzwerk positioniert, das darauf abzielt, multilaterale Debatten zu beeinflussen. Im Jahr 2026 veröffentlichte ICDPC The UNGASS Decade in Review einen Bericht, der eine umfassende Bewertung der Entwicklungen in der globalen Drogenpolitik seit 2016 bietet. Das Dokument formuliert eine starke Behauptung, dass das internationale Drogenkontrollregime bei der Erreichung seiner erklärten Ziele gescheitert ist und dass dieses Scheitern struktureller Natur ist. Eine solche Behauptung hat erhebliche analytische und politische Implikationen. Aus analytischer Perspektive erfordert sie den Nachweis nicht nur negativer Ergebnisse, sondern auch ihres systemischen Charakters. Aus politischer Perspektive trägt sie dazu bei, Narrative zu formen, die multilaterale Verhandlungen und Reformprozesse beeinflussen. Angesichts dieser Implikationen ist es erforderlich zu prüfen, ob die methodische Architektur des Berichts den Umfang seiner Schlussfolgerungen angemessen trägt. Dieser Artikel geht dieser Frage nach, indem er The UNGASS Decade in Review im Lichte etablierter Standards der Politikanalyse bewertet. Evaluativer Rahmen: Kohärenz, Evaluierbarkeit und Kausalität in komplexen Politiksystemen. Die Analyse des IDPC-Berichts stützt sich auf etablierte internationale Standards der Politikevaluierung. Insbesondere greift sie auf die revidierten Kriterien des Entwicklungsausschusses der OECD aus dem Jahr 2019, die Qualitätsstandards für Evaluierung in der Entwicklungszusammenarbeit der OECD, aus dem Jahr 2010 die Normen und Standards für Evaluierung der Evaluierungsgruppe der Vereinten Nationen, UNEG, aus dem Jahr 2016 sowie auf den Ansatz der realistischen Evaluation nach Pawson und Tilly aus dem Jahr 1997 zurück. Diese Rahmenwerke stellen nicht lediglich methodische Hilfsmittel dar, sondern fungieren als weithin anerkannte normative Bezugspunkte zur Bestimmung, wann evaluative Urteile, insbesondere solche mit strukturellem Anspruch, als hinreichend begründet gelten können. Erstens, systemische Kohärenz und inferentielle Proportionalität, OECDDAC. Das Kriterium der Kohärenz, das in der Revision von 2019 formal verankert wurde, zielt darauf ab, Verknüpfungen, systemisches Denken, Partnerschaftsdynamiken und Komplexität zu erfassen, OECD 2019. Kohärenz bewertet eine Intervention nicht isoliert, sondern in Bezug auf ihre Kompatibilität innerhalb eines umfassenderen Systems. Die OECD stellt fest, dass Kohärenz die Vereinbarkeit einer Intervention mit anderen Interventionen innerhalb eines Landes, eines Sektors oder einer Institution misst und fordert die Evaluierenden dazu auf, die Rolle einer Intervention innerhalb eines bestimmten Systems zu verstehen. In komplexen Systemen impliziert dies die Analyse von Synergien, Spannungen und Zielkonflikten zwischen Politiken und vermeidet damit dekontextualisierte Diagnosen. Zusätzlich verlangen die Qualitätsstandards für Evaluierung in der Entwicklungszusammenarbeit, dass Schlussfolgerungen durch Befunde und Analysen gestützt werden, OECD 2010. Der Evaluierungsbericht muss klar zwischen Befunden, Schlussfolgerungen und Empfehlungen unterscheiden und eine logische Beziehung zwischen Evidenz und Urteil gewährleisten. Wenn methodische Einschränkungen oder Schwächen in den Daten bestehen, müssen diese ausdrücklich benannt werden, ebenso wie ihre Auswirkungen auf die Validität und die Reliabilität der Ergebnisse. Ein zentrales Prinzip ergibt sich daraus. Die Stärke des evaluativen Urteils muss proportional zur Robustheit der verfügbaren Evidenz sein. Zweitens, Abgrenzung des Umfangs und das Prinzip der Evaluierbarkeit, UNEG. Die Normen und Standards für Evaluierung der UNEG 2016 legen fest, dass die Festlegung des Umfangs keine optionale methodische Entscheidung ist, sondern ein verbindlicher Qualitätsstandard. Standard 4.4. Der Umfang muss die zeitlichen, geografischen und analytischen Grenzen der Evaluation ausdrücklich definieren und ihre Begrenzungen anerkennen. Der Standard verlangt, dass der Umfang realistisch und erreichbar ist, basierend auf den tatsächlich verfügbaren Ressourcen und Daten. Verallgemeinerungen von Befunden über die durch das methodische Design gesetzten Grenzen hinaus untergraben die Glaubwürdigkeit, UNEG Norm 3. Der Standard 4.2 zur Evaluierbarkeit ist von besonderer Bedeutung. Bevor Urteile getroffen werden, müssen Evaluierende prüfen, ob ausreichende Daten vorhanden sind oder ob diese mit vertretbarem Aufwand erhoben werden können, um die gestellten Fragen zu beantworten. Ist die Evaluierbarkeit nicht gegeben, sind Evaluierende verpflichtet, entweder den Umfang anzupassen oder die Erwartungen des Evaluierungsauftrags zu überarbeiten. Das Festhalten an einer strukturellen Fragestellung bei unzureichender empirischer Grundlage widerspricht diesem Prinzip. In diesem Sinne stellt die UNEG einen expliziten Zusammenhang zwischen der Abgrenzung des Umfangs, der inferentiellen Integrität und der öffentlichen Verantwortung von Evaluation her. Drittens, generative Kausalität und Kontextmechanismusergebnis. Konfigurationen in der realistischen Evaluation, Pawson und Tilly 1997. Der Ansatz der realistischen Evaluation geht davon aus, dass es in komplexen sozialen Systemen nicht ausreicht, Korrelationen zwischen Interventionen und Ergebnissen zu identifizieren. Um Aussagen über strukturelle Wirkungen zu treffen, ist es erforderlich, die zugrunde liegenden Mechanismen zu erklären, die unter spezifischen Kontextbedingungen Ergebnisse hervorbringen. Kontext plus Mechanismus gleich Ergebnis CMO. Dies impliziert, dass Programme nicht als ein Deus ex machina operieren. Vielmehr aktivieren sie Mechanismen, die nur unter spezifischen Kontextbedingungen Wirkungen entfalten. Daher ist weder eine bloße zeitliche Abfolge noch eine beobachtete Korrelation ausreichend, um systemische Kausalität zu begründen. Aus dieser Perspektive erfordert die Feststellung strukturellen Erfolgs oder Misserfolgs die Spezifikation der zugrunde liegenden Theorie des Wandels, die Identifikation plausibler, kausaler Mechanismen sowie den Nachweis, wie diese in unterschiedlichen Kontexten wirksam werden. Ohne eine solche Spezifikation verbleibt das evaluative Urteil auf einer deskriptiven Ebene. Viertens, konvergierende Anforderungen. Aus der Konvergenz dieser Rahmenwerke ergeben sich vier minimale Anforderungen zur Begründung struktureller Schlussfolgerungen in komplexen Systemen. Erstens, explizite systemische Kohärenz. Zweitens, Proportionalität zwischen Evidenz und Urteil. Drittens, formale Abgrenzung des inferentiellen Umfangs. Viertens, klare Begründung kausaler Zusammenhänge über bloße beobachtete Korrelationen hinaus. Diese Standards bilden den evaluativen Rahmen, anhand dessen die methodische Architektur des IDPC-Berichts geprüft wird. Deklarierte methodische Architektur und strukturelle Behauptungen in The UN GASS Decade in Review. Der Bericht beschreibt seinen methodischen Ansatz in einem eigenen Abschnitt zur Methodik und basiert auf einer gemischten Evidenzbasis, die offizielle Daten, Sekundärliteratur und ein eigens entwickeltes Instrument zur Datenerhebung kombiniert. Wie in diesem Abschnitt ausgeführt wird, der Bericht stützt sich auf offizielle Daten von Regierungen und den Vereinten Nationen, einschließlich der World Drug Reports, die seit 2016 vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, UNODC, veröffentlicht werden, sowie auf Berichte des Internationalen Suchtstoffkontrollrats, INCB, der Weltgesundheitsorganisation, WHO, des gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen zu HIV und AIDS, UNAIDS, des Büros des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, OHCHR, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, UNDP, sowie auf eine breite Palette von Sachverständigen der Vereinten Nationen im Bereich der Menschenrechte. IDPC 2026, Seite 15. Darüber hinaus erkennt das Dokument eine erhebliche Abhängigkeit von nichtstaatlicher Forschung an. Der Bericht stützt sich auch in erheblichem Maße auf Forschung, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gemeinschaftsgruppen veröffentlicht wurde, sowie auf akademische Forschung, IDPC 2026, Seite 15. Zur Ergänzung der bestehenden Forschung führt der Bericht aus, dass innerhalb seines eigenen Netzwerks eine Erhebung durchgeführt wurde. Zur Ergänzung der bestehenden Forschung führte IDPC im Juni und Juli 2025 eine Umfrage der Zivilgesellschaft unter unserem globalen Netzwerk von Mitgliedern und Partnern durch. IDPC 2026, Seite 15. Der gleiche Abschnitt präzisiert den Umfang des Instruments. Die Umfrage erhielt Antworten von 59 Teilnehmenden in 39 Ländern. IDPC 2026, Seite 15. Im Hinblick auf Validierungsverfahren stellt der Bericht fest, der Bericht wurde von 22 Expertinnen und Experten für Drogenpolitik und Menschenrechte begutachtet, um seine Validität und Robustheit sicherzustellen. IDPC 2026, Seite 16. In sprachlicher und diagnostischer Hinsicht verwendet der Bericht kategoriale Formulierungen, um Trends zu charakterisieren und strukturelle Bedeutung zuzuschreiben. So wird beispielsweise bei der Analyse der Angebotsreduktion festgestellt, wenn Daten konsistent erhoben wurden, weisen sie auf ein vollständiges Scheitern der Strategien zur Angebotsreduktion hin. IDPC 2026, Seite 52. Bereits in der Einleitung verwendet der Bericht kausale Formulierungen, indem er feststellt, dass punitiv ausgerichtete Maßnahmen der Drogenkontrolle diese Entwicklungen vorangetrieben haben, IDPC 2026, Seite 10. Darüber hinaus charakterisiert das Vorwort das Regime als ein globales System, das schlichtweg unhaltbar ist. IDPEC 2026, Seite 7. Ferner wird argumentiert, dass die zunehmend divergierenden Auffassungen der Mitgliedstaaten zur Drogenpolitik die traditionelle Funktionsweise der Suchtstoffkommission unhaltbar gemacht haben. IDPC 2026, Seite 19. Im wissenschaftlichen Kontext wurden Mechanismen entwickelt, um die Integrität publizierter Forschung zu schützen. Wenn ein Artikel auf widersprüchlichen oder fehlerhaften Referenzen basiert, sollte er ebenfalls überprüft werden, da er auf problematischen Zitaten beruht. In Fällen, in denen Studien aufgrund von Betrug oder schwerwiegenden Fehlern zurückgezogen wurden, wird erwartet, dass Autorinnen und Autoren in Betracht ziehen, ihre eigene Arbeit zurückzuziehen, Kabanak, 2024. Die Einbeziehung zurückgezogener Studien kann die Ergebnisse und deren Interpretation erheblich beeinträchtigen. Daher sollten Qualitätskontrollmechanismen implementiert werden, um die Verbreitung unzuverlässiger Daten in der wissenschaftlichen Literatur zu verhindern. Grania Possamay et al. 2025. Der Rückzug fehlerhafter Artikel ist ein integraler Bestandteil eines funktionierenden wissenschaftlichen Systems. Nicht alle Rückzüge sind auf Fehlverhalten zurückzuführen, sie können auch auftreten, wenn Fehler identifiziert werden, etwa wenn Forschungsergebnisse nicht reproduziert werden können, Kabanak 2024. Wenn ein mehrjähriges Forschungsprojekt auf Ergebnissen basiert, die sich später als betrügerisch erweisen, bedeutet dies einen Verlust von Zeit, öffentlichen Ressourcen und Vertrauen, das für evidenzbasierte Politikgestaltung erforderlich ist. Strukturelle Konvergenz, repräsentative Verdichtung, inferentielle Ausweitung und Externalisierung von Risiko. Bis zu diesem Punkt hat die Analyse drei Dimensionen getrennt untersucht. Die deklarierte methodische Architektur, die effektive inferentielle Abgrenzung sowie die diskursiven Mittel, die zur Formulierung des diagnostischen Urteils eingesetzt werden. Für sich genommen könnte jede dieser Dimensionen als eine technische Unvollkommenheit oder als eine stilistische Entscheidung innerhalb eines Dokuments der politischen Interessenvertretung interpretiert werden. In ihrer Zusammenführung jedoch entsteht eine strukturell bedeutsamere Konfiguration. Der Bericht identifiziert sich selbst als Teil eines globalen Netzwerks, dessen Ziel es ist, eine vielfältige globale Bewegung zu stärken und zu verstärken und sicherzustellen, dass alle Stimmen gehört werden. IDPC 2026, Seiten 86 und 93. Diese Selbstzuschreibung impliziert einen Anspruch auf systemische Repräsentation. Es geht nicht lediglich darum, eine kritische Analyse zu liefern, sondern darum, lokal situierte Perspektiven zu vermitteln, zu verdichten und in multilaterale Arenen zu projizieren. Diese vermittelnde Funktion führt zu einer Konzentration von symbolischem und repräsentativem Kapital. Gleichzeitig wird die empirische Grundlage zentraler Aussagen im Bericht selbst als begrenzt oder partiell ausgewiesen. Der Bericht verweist ausdrücklich auf das Fehlen verlässlicher Daten zu Märkten im globalen Süden, IDPC 2026, Seite 52, und beschreibt die Erhebung als innerhalb des eigenen globalen Netzwerks durchgeführt, Seite 15. Dennoch werden die Ergebnisse in aggregierten globalen Kategorien präsentiert, etwa als globaler Durchschnitt, Seite 79, oder in Form kategorischer, struktureller Urteile wie vollständiges Scheitern, Seite 52. Das analytische Problem liegt nicht in der normativen Position selbst, sondern in der Asymmetrie zwischen den explizit anerkannten empirischen Begrenzungen und der semantischen Reichweite der formulierten Urteile. Unter internationalen Evaluierungsstandards liegt das Problem nicht in der Existenz von Begrenzungen, sondern im Fehlen eines expliziten Mechanismus zur Kalibrierung der Stärke des Urteils im Verhältnis zu diesen Begrenzungen. Die Implikationen dieser Konvergenz beschränken sich nicht auf das analysierte Dokument. In multilateralen Systemen, die durch intensive normative Auseinandersetzungen und ausgeprägte geopolitische Asymmetrien gekennzeichnet sind, werden Referenzberichte zu Verdichtungspunkten für das zivilgesellschaftliche Feld. Die repräsentative Vermittlung kann einen Substitutionseffekt erzeugen, bei dem situierte Pluralität in eine aggregierte Stimme transformiert wird, die als Stellvertreterin des Ganzen operiert. In dieser Verschiebung kann eine lokal begrenzte inferentielle Fragilität systemische Auswirkungen annehmen. Eine solche Konfiguration erfordert keine instrumentelle Absicht, um problematische Konsequenzen zu erzeugen. Die gleichzeitige Präsenz dreier Bedingungen ist ausreichend. Die Akkumulation von repräsentativem, symbolischem Kapital, die Ausweitung des inferentiellen Geltungsbereichs über die explizit anerkannten empirischen Grenzen hinaus und die Externalisierung reputationsbezogener Kosten auf periphere Akteure, die keine Kontrolle über die diagnostische Architektur ausüben. Unter diesen Bedingungen wird die Grenze zwischen legitimer Amplifikation und struktureller Aneignung kollektiver Stimme normativ fragil. Der kritische Punkt besteht nicht darin zu behaupten, dass die Diagnose falsch ist. Er besteht vielmehr darin festzustellen, dass, wenn die inferentielle Architektur nicht proportional zu ihrem repräsentativen Anspruch kalibriert wird, das Risiko über die analytische Ebene hinausgeht. Die Verdichtung von Stimme verstärkt nicht nur die Botschaft, sondern auch die Verwundbarkeit des Feldes, das sie zu stärken beabsichtigt. Nichts von alledem impliziert, dass die Kritik am bestehenden Regime unbegründet ist. Die kumulative Evidenz zu den menschlichen, sozialen und ökonomischen Kosten bestimmter repressiver Ansätze ist robust. Die substanzielle Stärke einer Position entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, ihre inferentielle Architektur sorgfältig zu kalibrieren, wenn sie als globale Repräsentation präsentiert wird. Die Linie, die Amplifikation von Substitution trennt, ist nicht von selbst gegeben. Sie hängt davon ab, wie die Grenzen der Analyse definiert werden, wie kategoriale Urteile moduliert werden und wie die empirische Heterogenität anerkannt wird, die jeder Aggregation zugrunde liegt. Wenn diese Linie unscharf wird, kann Vermittlung die interpretative Autonomie lokaler Akteure verschieben, ohne dies ausdrücklich zu deklarieren. Deren Legitimität gründet gerade in ihrem situierten Charakter. Letztlich besteht die zentrale Frage nicht darin, ob bestimmte Diagnosen politisch wünschenswert sind, sondern ob die gewählte Repräsentationsarchitektur die Grundlagen des Vertrauens stärkt oder belastet, auf denen zivilgesellschaftliche Einflussnahme beruht. In einem multilateralen Umfeld, in dem Glaubwürdigkeit eine knappe und umkämpfte Ressource ist, stellt epistemische Verantwortung keinen akademischen Luxus dar. Sie ist ein Mechanismus institutioneller Selbstbewahrung gegenüber Dynamiken, die selbst ohne absichtliche Steuerung Amplifikation in Verdichtung und Verdichtung in symbolische Aneignung überführen können. Ende des Artikels.